Es gibt nichts, was das toppen kann. Das mit uns fühlt sich magisch an. Letzte Nacht war perfekt mit dir. Und heute träum ich nur davon, wie du lachst und ich glücklich bin, dass du lebst. Lichter strahlen, auch wenn Regen fällt.